Wenn die Sonne untergeht, du die Sterne leuchten siehst, nimmst du leise meine Hand, komm mit mir ins Ballerland. Gib mir, was ich will, denn wir stehen heute nicht still, verlieren den Verstand, komm mit mir ins Ballerland. Ich will.